Es war am 9. November, dem Vorabend seines 38. Geburtstages, wie Dorian sich später oft erinnerte. Er ging gegen 11 Uhr von Lord Henry heim, bei dem er zu Abend gegessen hatte, und war in einen schweren Pelz gehüllt, da die Nacht kalt und neblig war. An der Ecke von Grosvenor Square und South Audley Street ging ein Mann im Nebel an ihm vorüber, mit sehr schnellem Schritt und den Kragen seines grauen Ulsters hochgeschlagen. Er trug eine Reisetasche in der Hand. Dorian erkannte ihn. Es war Basil Hallward. Dorian hörte, wie er zuerst auf dem Bürgersteig stehen blieb und ihm dann nacheilte. Wenige Augenblicke später lag Hallwards Hand auf seinem Arm. Dorian, welch außerordentlich glücklicher Zufall. Ich habe seit 9 Uhr in Ihrer Bibliothek auf Sie gewartet. Schließlich bekam ich Mitleid mit Ihrem müden Diener und sagte ihm, als er mich hinausließ, er solle zu Bett gehen. Ich fahre mit dem Mitternachtszug nach Paris und hatte den ganz besonderen Wunsch, Sie vor meiner Abreise noch zu sehen. Haben Sie mich nicht erkannt? In diesem Nebel, mein lieber Basil. Ich kann ja nicht einmal Grosvenor Square erkennen. Schade, dass Sie wegfahren. Ich habe Sie seit einer Ewigkeit nicht gesehen, aber vermutlich werden Sie bald zurückkommen. Nein, ich werde ein halbes Jahr von England fort sein. Lassen Sie mich einen Augenblick mit hineinkommen. Ich muss Ihnen etwas sagen. Aber werden Sie auch nicht Ihren Zug verpassen? Ich habe noch viel Zeit. Dorian sah ihn an und lächelte. Welch eine Art zu reisen für einen berühmten Maler. Eine Reisetasche und ein Ulster. Kommen Sie herein, sonst dringt der Nebel ins Haus. Und denken Sie daran, dass Sie über nichts Ernstes sprechen. Nichts ist heutzutage ernst. Zumindest sollte es nicht sein. Hallward schüttelte den Kopf, als er eintrat und folgte Dorian in die Bibliothek. Wie Sie sehen, Dorian, hat es mir Herr Diener gemütlich gemacht. Er hat mir alles gegeben, was ich brauchte. Er gefällt mir übrigens viel besser als der Franzose, den Sie früher hatten. Der Maler legte Mütze und Mantel ab und warf sie über die Reisetasche, die er in die Ecke gestellt hatte. Und nun, mein lieber Freund, möchte ich ernsthaft mit Ihnen reden. Hoffentlich nicht über mich. Doch, über Sie. Ich habe mich heute Nacht satt. Ich würde gern jemand anders sein. Ich werde Sie nur eine halbe Stunde aufhalten. Eine halbe Stunde? Das ist nicht zu viel von Ihnen verlangt, Dorian. Es ist nur zu Ihrem Besten, wenn ich spreche. Ich halte es für richtig, dass Sie erfahren sollten, welche überaus schrecklichen Dinge in London über Sie erzählt werden. Ich wünsche nichts davon zu erfahren. Ich liebe Klatsch über andere Leute, aber Klatsch über mich interessiert mich nicht. Er besitzt nicht den Reiz der Neuheit. Er muss Sie interessieren, Dorian. Warum ist Ihre Freundschaft so verhängnisvoll für junge Leute? Da war Sir Henry Ashton, der mit einem Makel auf seinem Namen England verließ. Sie und er waren unzertrennlich. Was war mit Adrian Singleton und seinem schrecklichen Ende? Was mit Lord Kents einzigem Sohn und seiner Laufbahn? Was war mit dem jungen Herzog von Perth? Was für ein Leben führt er jetzt? Welcher Gentleman würde noch mit ihm verkehren? Halt, Basil! Sie reden über Dinge, von denen Sie nichts verstehen, sagte Dorian Gray mit einem Ton von unendlicher Verachtung und biss sich auf die Lippen. Sie fragen mich nach Henry Ashton und dem jungen Perth. Habe ich den einen seine Laster gelehrt und den anderen seine Ausschweifungen? Wenn sich Kents alberner Sohn seine Frau von der Straße holt, was geht mich das an? Wenn Adrian Singleton den Namen seines Freundes auf einen Wechsel schreibt, bin ich sein Hüter? Ich weiß, wie die Leute in England klatschen. In diesem Land genügt es, wenn ein Mensch vornehm ist und Geist besitzt, dass sich jede gemeine Zunge an ihm wetzt. Und was für ein Leben führen diese Leute selber, die sich für moralisch ausgeben. Mein lieber Freund, Sie vergessen, dass wir im Heimatland der Heuchler leben. Ich frage mich, ob ich Sie wirklich kenne. Ehe ich das beantworten könnte, müsste ich Ihre Seele sehen. Meine Seele sehen? Dorian Gray sprang von dem Ruhebett auf und wurde fast weiß vor Furcht. Ihre Seele sehen, ja. Aber das kann nur Gott. Ein bitteres Hohngelächter sprang von den Lippen des Jüngeren. Sie sollen sie sehen heute Nacht. Na kommen Sie, es ist das Werk Ihrer eigenen Hände. Sie sollen das Ding sehen, das, wie Sie meinen, nur Gott sehen kann. Dorian, das ist Blasphemie. Meinen Sie? Ich weiß es. Dorian Gray lächelte. Ein Zug von Verachtung lag um seine Lippen. Kommen Sie hinauf, Basil. Ich führe ein Tagebuch über mein Leben. Tag für Tag und niemals verlässt es den Raum, in dem es geschrieben wird. Ich werde es Ihnen zeigen, wenn Sie mit mir kommen. Ich werde mit Ihnen kommen, Dorian, wenn Sie es wünschen. Wie ich sehe, habe ich meinen Zug verpasst. Das macht nichts. Ich kann auch morgen fahren. Alles, was ich will, ist eine klare Antwort auf meine Frage. Die werden Sie oben erhalten. Hier könnte ich sie nicht geben. Sie werden nicht lange zu lesen haben. Er ging aus dem Zimmer und begann hinaufzusteigen, dicht gefolgt von Basil Hallward. Sie bestehen darauf zu wissen, Basil? Fragte er mit leiser Stimme. Ja, das freut mich. Erwiderte er lächelnd. Dann fügte er etwas grob hinzu. Sie sind der einzige Mensch auf der Welt, der berechtigt ist, alles über mich zu wissen. Sie haben mehr mit meinem Leben zu tun gehabt, als Sie glauben. Als sie den obersten Treppenabsatz erreicht hatten, stellte Dorian die Lampe auf den Boden, holte den Schlüssel heraus und drehte ihn im Schloss um. Er nahm die Lampe auf, öffnete die Tür und ging hinein. Schließen Sie die Tür hinter sich. Hallward schaute mit einem verdutzten Ausdruck um sich. Ein feuchter Modergeruch lag in der Luft. Sie glauben also, dass nur Gott die Seele sehen kann, Basil? Ziehen Sie den Vorhang beiseite und Sie werden die meine sehen. Die Stimme, die sprach, war kalt und grausam. Sie sind wahnsinnig, Dorian. Oder Sie spielen eine Rolle. Sie wollen nicht? Dann muss ich es selbst tun. Der junge Mann riss den Vorhang von der Stange und schleuderte ihn zu Boden. Ein Ausruf des Entsetzens kam von den Lippen des Malers, als er in dem trüben Licht das abscheuliche Gesicht auf der Leinwand erblickte, das ihn angrinste. In seinem Ausdruck lag etwas, das ihn mit Ekel und Widerwillen erfüllte. Gütiger Himmel! Es war Dorian Grays Gesicht, das er sah. Aber wer hatte es gemalt? Es war eine widerwärtige Parodie, eine infame, gemeine Satire. Nie und nimmer hatte er das gemalt. Dennoch war es sein Bild. Was bedeutete das? Vor Jahren, als ich noch ein Knabe war, begegneten sie mir, schmeichelten sie mir und lehrten sie mich, auf meine Schönheit eitel zu sein. Eines Tages stellten sie mich einem Freund von ihnen vor, der mir das Wunder der Jugend erklärte und beendeten ein Bild von mir, das mir das Wunder der Schönheit offenbarte. In einem wahnsinnigen Augenblick, von dem ich selbst jetzt noch nicht weiß, ob ich ihn bedauere oder nicht, sprach ich einen Wunsch aus. Sie würden ihn vielleicht ein Gebet nennen. Ich erinnere mich, oh, wie gut ich mich daran erinnere. Nein, nein, die Sache ist unmöglich, der Raum ist feucht. Moder ist in die Leinwand gedrungen. Die Farben, die ich benutzte, enthielten irgendein elendes mineralisches Gift. Ich sage Ihnen, die Sache ist unmöglich. Ich glaube nicht, dass es mein Bild ist. Können Sie nicht Ihr Ideal darin erkennen? Sie waren mir ein Ideal, wie ich es nie wieder finden werde. Dies ist das Gesicht eines Satyrs! Es ist das Gesicht meiner Seele. Christus, was muss ich angebetet haben? Es hat die Augen meines Teufels. Jeder von uns trägt Himmel und Hölle in sich, Basil! Rief Dorian mit einer wilden Gebärde der Verzweiflung. Hallward wandte sich wieder dem Bild zu und starrte es an. Beten Sie, Dorian, beten Sie! Das Gebet Ihres Übermuts ist erhört worden. Das Gebet Ihrer Reue wird ebenfalls erhört werden. Es ist zu spät, Basil. Es ist nie zu spät, Dorian. Lassen Sie uns niederknien und versuchen, ob wir uns nicht an ein Gebet erinnern können. Mein Gott, sehen Sie, wie uns dieses verwünschte Ding anschielt! Dorian Gray schaute auf das Bild. Und plötzlich überkam ihn ein unbändiges Gefühl des Hasses gegen Basil Hallward, als wäre es ihm von dem Bild auf der Leinwand eingegeben, von jenen grinsenden Lippen ins Ohr geflüstert worden. Die wahnsinnigen Leidenschaften eines gehetzten Tieres tobten in ihm, und er verabscheute den am Tisch sitzenden Mann mehr, als er in seinem ganzen Leben je etwas verabscheut hatte. Er blickte wild um sich. Etwas schimmerte auf dem Deckel der bemalten Truhe, die ihm gegenüberstand. Sein Blick fiel darauf. Er wusste, was es war. Es war ein Messer. Langsam bewegte er sich darauf zu, wobei ein Hallward vorbei musste. Sobald er hinter ihm war, griff er danach und drehte sich um. Hallward rührte sich auf seinem Stuhl, als wolle er aufstehen. Er stürzte sich auf ihn, grub ihm das Messer in die große Ader hinter dem Ohr, drückte den Kopf des Mannes auf den Tisch und stieß wieder und wieder zu. Ein gepresstes Stöhnen war zu hören und die grässlichen Laute eines Menschen, der im Blut erstickt. Wie schnell das alles getan war. Er fühlte sich seltsam ruhig. Nicht einen Blick warf er noch auf den Ermordeten. Ihm schien, das Geheimnis der ganzen Sache sei sich der Situation nicht bewusst zu werden. Der Freund, der Schöpfer des verhängnisvollen Bildes, dem er sein ganzes Elend zu verdanken hatte, war aus seinem Leben verschwunden. Das genügte. Nachdem er die Tür hinter sich abgeschlossen hatte, schlich er leise hinab. Als er in der Bibliothek angelangt war, erblickte er in der Ecke die Reisetasche und den Mantel. Sie mussten irgendwo versteckt werden. Dann zog er seine Uhr, es war 2:20. Er setzte sich und begann zu überlegen. Basil Hallward hatte um 11 das Haus verlassen. Niemand hatte ihn wieder hereinkommen sehen. Sein Kammerdiener war zu Bett gegangen. Plötzlich kam ihm ein Gedanke. Er zog seinen Pelzmantel an, setzte den Hut auf und ging in die Diele. Wenige Augenblicke später zog er den Riegel zurück, schlüpfte hinaus und schloss ganz leise die Tür hinter sich. Dann begann er zu läuten. Nach etwa 5 Minuten erschien sein Kammerdiener, halb angekleidet und sehr verschlafen aussehend. Tut mir leid, dass ich Sie wecken musste, Francis, aber ich habe meinen Schlüssel vergessen. Wie viel Uhr ist es? 2:50, Sir, antwortete der Diener mit einem blinzelnden Blick auf die Uhr. 2:10. Ja, Sir. Wie grässlich spät. Sie müssen mich morgen um 9 wecken. Ich habe etwas zu erledigen. Sehr wohl, Sir. War heute Abend jemand da? Mr. Hallward, Sir. Er blieb bis 11 und ging dann, um seinen Zug zu erreichen. Oh, schade, dass ich ihn nicht gesehen habe. Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein, Sir. Nur, dass er Ihnen aus Paris schreiben würde, falls er Sie im Club nicht antreffen sollte. Gut, Francis. Vergessen Sie nicht, mich morgen um 9 zu wecken. Nein, Sir. Eine Viertelstunde wanderte er im Zimmer auf und ab, biss sich auf die Lippen und dachte nach. Dann nahm er das Blaubuch aus einem der Bücherregale und blätterte nach. Alan Campbell, Mayfair, Hufford Street 152. Ja, das war der Mann, den er brauchte. Um 9 Uhr am nächsten Morgen kam Francis mit einer Tasse Schokolade auf einem Tablett und öffnete die Fensterläden. Er musste Dorian 2-mal an der Schulter berühren, ehe er aufwachte. Nach und nach schlichen auf leisen, blutbefleckten Füßen die Ereignisse der vorangegangenen Nacht in sein Hirn und bauten sich dort mit furchtbarer Deutlichkeit wieder auf. Er ging zum Schreibtisch, setzte sich und schrieb 2 Briefe. Einen steckte er in die Tasche, den anderen händigte er dem Diener aus. Bringen Sie den nach der Harford Street 125, Francis. Und wenn Mr. Campbell nicht in London ist, lassen Sie sich seine Adresse geben. Sobald er allein war, zündete er sich eine Zigarette an und begann auf ein Stück Papier zu kritzeln. Zuerst zeichnete er Blumen und ein bisschen Architektur, dann Menschengesichter. Plötzlich merkte er, dass jedes Gesicht, das er zeichnete, eine fantastische Ähnlichkeit mit Basil Hallward zu haben schien. Er wurde nervös und ein grauenhafter Anfall von Entsetzen packte ihn. Was, wenn Alan Campbell gar nicht in England wäre? Tage würden vergehen, ehe er zurückkommen könnte. Vielleicht weigerte er sich auch zu kommen. Was konnte er da nur tun? Jeder Augenblick war lebenswichtig. Sie waren einmal sehr befreundet gewesen vor 5 Jahren. Wirklich fast unzertrennlich. 18 Monate dauerte ihre enge Beziehung. Für ihn wie für so viele andere war Dorian Gray das Urbild all dessen, was im Leben wundervoll und bezaubernd ist. Ob es einen Streit zwischen ihnen gegeben hatte oder nicht, erfuhr kein Mensch. Einige Male tauchte Campbells Name in Verbindung mit gewissen ungewöhnlichen Experimenten in wissenschaftlichen Zeitschriften auf. Dies war der Mann, auf den Dorian Gray wartete. Mr. Campbell, Sir. Ach, bitten Sie ihn sofort herein, Francis. Er spürte, dass er wieder er selbst war. Der Anfall von Feigheit war vorüber. Alan, das ist nett von Ihnen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich hatte nicht die Absicht, Ihr Haus je wieder zu betreten, Gray. Aber Sie schrieben, es ginge um Leben und Tod. Ja, es geht um Leben und Tod, Alan. Und für mehr als einen Menschen. Setzen Sie sich. Campbell nahm auf einem Stuhl am Tisch Platz und Dorian setzte sich ihm gegenüber. Alan, in einem verschlossenen Raum im Obergeschoss dieses Hauses, in einem Raum, zu dem außer mir niemand Zutritt hat, sitzt ein Toter an einem Tisch. Er ist seit nunmehr 10 Stunden tot. Was Sie zu tun haben, ist... Halt, Gray! Ich will nichts weiter wissen. Ob das, was Sie mir erzählt haben, wahr ist oder nicht, geht mich nichts an. Behalten Sie Ihre grässlichen Geheimnisse für sich. Sie interessieren mich nicht mehr. Ich bin gezwungen, Sie in diese Sache hineinzuziehen. Ich habe keine Wahl. Alan, Sie sind Naturwissenschaftler. Sie kennen sich in der Chemie und dergleichen aus. Sie haben Experimente gemacht. Was Sie zu tun haben, ist, das Wesen oben zu vernichten. Sie, Alan, müssen ihn und alles, was zu ihm gehört, in eine Handvoll Asche verwandeln, die ich in die Luft streuen kann. Sie sind wahnsinnig, Dorian. Ah, ich habe darauf gewartet, dass Sie mich Dorian nennen. Sie sind wahnsinnig, sage ich. Wahnsinnig, wenn Sie sich einbilden, ich würde auch nur einen Finger heben, um Ihnen zu helfen. Und wahnsinnig, dass Sie mir dieses ungeheuerliche Geständnis machen. Es war Selbstmord, Alan. Aber wer hat ihn dazu getrieben? Sie, sollte ich meinen. Weigern Sie sich immer noch, das für mich zu tun? Nichts wird mich dazu bringen, auch nur einen Schritt zu Ihrer Hilfe zu tun. Sie sind an den Falschen geraten. Gehen Sie zu Ihren Freunden, aber kommen Sie nicht zu mir. Alan, es war Mord. Ich habe ihn getötet. Mord. Gütiger Gott, Dorian, ist es so weit mit Ihnen gekommen? Ich werde Sie nicht anzeigen, das ist nicht meine Sache. Außerdem werden Sie zweifellos auch ohne mein Zutun gefasst werden. Niemand begeht jemals ein Verbrechen, ohne eine Dummheit zu begehen. Alan. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Alan, wenn Sie mir nicht helfen, bin ich verloren. Man wird mich hängen, Alan. Begreifen Sie, man wird mich hängen für das, was ich getan habe. Es hat keinen Sinn, diese Szene zu verlängern. Ich weigere mich ganz entschieden, etwas in der Sache zu tun. Sie weigern sich? Ja. Ich bitte Sie inständig, Alan. Es ist zwecklos. Wieder kam der mitleidige Ausdruck in Dorian Grays Augen. Dann streckte er die Hand aus, nahm ein Stück Papier und schrieb etwas darauf. Er überlas es zweimal, faltete es sorgfältig zusammen und schob es über den Tisch. Campbell sah ihn überrascht an, worauf er das Papier nahm und auseinanderfaltete. Während er es las, wurde sein Gesicht leichenblass und er sank in seinen Stuhl zurück. Ihm war, als schlüge sich sein Herz in einer leeren Höhlung zu Tode. Nach 2 oder 3 Minuten schrecklichen Schweigens drehte sich Dorian um, ging zu ihm, stellte sich hinter ihn und legte ihm die Hand auf die Schulter. Es tut mir so leid für Sie, Alan. Aber Sie ließen mir keine Wahl. Ich habe bereits einen Brief geschrieben. Hier ist er. Sie sehen die Adresse. Wenn Sie mir nicht helfen, muss ich ihn abschicken. Sie wissen, was das Ergebnis wäre. Helfen Sie mir, so werde ich ihn nicht abschicken. Campbell vergrub das Gesicht in den Händen und ein Schauder überlief ihn. Die Hand auf seiner Schulter wog wie eine Hand aus Blei. Sie war unerträglich. Sie schien ihn zu zermalmen. Vorwärts, Alan. Sie müssen sich sofort entscheiden. Ich kann es nicht tun. Sie müssen. Sie haben keine Wahl. Ziehen Sie es nicht hinaus. Campbell zögerte einen Augenblick. Gibt es in dem Zimmer oben Feuer? Ja, einen Gasofen mit Asbest. Ich werde nach Hause gehen und einiges aus meinem Laboratorium holen müssen. Nein, Alan, Sie dürfen das Haus nicht verlassen. Schreiben Sie auf einen Notizzettel, was Sie brauchen, und mein Diener wird sich eine Droschke nehmen und Ihnen die Sachen bringen. Fast 20 Minuten sprach keiner von beiden ein Wort. Das Ticken der Uhr kam Hammerschlägen gleich. Als das Glockenspiel 1 Uhr läutete, drehte sich Campbell um, sah Dorian an und sah, dass seine Augen voll Tränen standen. In der Unschuld und Lauterkeit dieses Gesichts lag etwas, das ihn wütend zu machen schien. Sie sind infam. Einfach infam. Still, Alan. Nach etwa 10 Minuten klopfte es an die Tür und der Diener trat ein. Er trug einen großen Mahagonikasten mit Chemikalien, eine lange Rolle Stahl und Platindraht und 2 merkwürdig geformte Eisenklammern. Soll ich die Sachen hier lassen, Sir? Ja, Francis. Sie können den Abend für sich haben. Ich esse nicht zu Hause und werde Sie daher nicht brauchen. Besten Dank, Sir. Jetzt, Alan, ist kein Augenblick zu verlieren. Wie schwer dieser Kasten ist. Ich werde ihn für Sie tragen. Nehmen Sie die anderen Sachen. Als sie auf dem obersten Treppenabsatz angelangt waren, holte Dorian den Schlüssel heraus und drehte ihn im Schloss. Ich glaube, ich kann nicht hineingehen, Alan. Daran liegt mir nichts. Ich brauche Sie nicht. Dorian machte die Tür halb auf. Dabei sah er, wie das Gesicht seines Bildes im Sonnenlicht nach ihm schielte. Er bückte sich, nahm die goldene und purpurne Decke auf und warf sie über das Bild. Lassen Sie mich jetzt allein. Dorian drehte sich um und hastete hinaus. Als er die Treppe hinabging, hörte er, wie der Schlüssel im Schloss umgedreht wurde. Es war lange nach 7, als Campbell in die Bibliothek zurückkam. Er war bleich, aber völlig ruhig. Ich habe getan, was Sie von mir verlangten. Und nun adieu. Wir wollen uns nie wiedersehen. Sie haben mich vom Untergang gerettet, Ellen. Das kann ich nicht vergessen. Sobald Campbell ihn verlassen hatte, ging er hinauf. Ein abscheulicher Geruch nach Salpetersäure lag im Raum. Aber das Wesen, das am Tisch gesessen hatte, war verschwunden. Er zuckte zusammen. Dinge, die gefährlich waren, mussten vernichtet werden. Der Gedanke, sie auch nur zu berühren, war ihm abscheulich. Doch es musste getan werden. Das vergegenwärtigte er sich, und nachdem er die Tür in seiner Bibliothek verschlossen hatte, öffnete er das Geheimfach, in das er Basil Hallwoods Mantel und Reisetasche geworfen hatte. Ein mächtiges Feuer flammte. Er legte noch ein Schalt auf. Der Geruch der sengenden Kleider und des brennenden Leders war grässlich. Es dauerte eine Dreiviertelstunde, bis alles vernichtet war. Danach fühlte er sich schwach und krank. Seine Augen wurden sonderbar glänzend und er nagte nervös an der Unterlippe. Er zögerte einige Augenblicke mit einem seltsam unbeweglichen Lächeln auf dem Gesicht. Dann erschauerte er, obgleich die Luft im Zimmer schrecklich heiß war, richtete sich auf und blickte auf die Uhr. Es war 20 Minuten vor 12. Als die Mitternacht bronzene Schläge in die düstere Luft dröhnte, schlich Dorian Gray, unauffällig gekleidet und ein Tuch um den Hals gewickelt, leise aus dem Haus. In der Bond Street fand er einen Hansom mit einem tüchtigen Pferd. Er gab dem Kutscher mit leiser Stimme eine Adresse. Der Mann schüttelte den Kopf. Das ist zu weit für mich. Hier haben Sie einen Sovereign und Sie bekommen noch einen, wenn Sie schnell fahren. In Ordnung, Sir. In einer Stunde werden Sie dort sein. Und nachdem er sein Fahrgeld eingesteckt hatte, wendete er das Pferd und fuhr rasch dem Fluss zu. In den Hansom zurückgelehnt und den Hut über die Stirn gezogen, beobachtete Dorian Gray mit gleichgültigen Augen die unflätige Schmach der großen Stadt und wiederholte sich von Zeit zu Zeit die Worte, die Lord Henry am ersten Tag ihrer Begegnung gesagt hatte. Die Seele durch die Sinne und die Sinne durch die Seele heilen. Ja, das war das Geheimnis. Seine Seele war wirklich zu Tode krank. Traf es zu, dass die Sinne sie zu heilen vermochten? Unschuldiges Blut war vergossen worden. Was konnte das sühnen? Ach, dafür gab es keine Sühne. Aber wenn auch Vergebung unmöglich war, Vergessen war immer noch möglich und er war entschlossen, zu vergessen, die Sache auszulöschen, sie niederzutreten, wie man die Natter niedertritt, die einen gebissen hat. Weiter und weiter rumpelte der Hansom, fuhr mit jedem Meter langsamer, wie ihm schien. Er schlug die Klappe hoch und rief dem Mann zu, er solle schneller fahren. Der abscheuliche Hunger nach Opium begann an ihm zu nagen, die Kehle brannte ihm. Nervös wand er seine schönen Hände umeinander. Plötzlich hielt der Mann mit einem Ruck am Eingang einer dunklen Gasse. Über die niedrigen Dächer und gezackten Schornsteinkästen erhoben sich die schwarzen Masten von Schiffen. Schwaden weißen Nebels hingen wie gespenstische Segel in den Höfen. Irgendwo hier in der Gegend, Sir. Nicht wahr? Es ist gut. Nach etwa 7 oder 8 Minuten erreichte er ein schäbiges kleines Haus. Er blieb stehen und gab ein besonderes Klopfzeichen. Nach kurzer Zeit hörte er Schritte im Gang und die Kette wurde abgehakt. Leise öffnete sich die Tür und er ging hinein. Am Ende des Raums befand sich eine kleine Treppe, die zu einem verdunkelten Zimmer führte. Als Dorian die 3 gebrechlichen Stufen hinaufeilte, schlug ihm der schwere Opiumgeruch entgegen. Er holte tief Atem und seine Nasenflügel bebten vor Wonne. Als er eintrat, blickte ein junger Mann mit glattem gelbem Haar, der sich über eine Lampe beugte und eine lange, dünne Pfeife anzündete, zu ihm auf und nickte ihm zögernd zu. Sie hier, Adrian? Wo sollte ich sonst sein? Keiner von den Kerlen will noch mit mir sprechen. Ich dachte, Sie hätten England verlassen. Darlington wird nichts unternehmen. Mein Bruder hat den Wechsel schließlich bezahlt. George redet auch nicht mehr mit mir. Mir ist es egal, fügte er mit einem Seufzer hinzu. Solange man dieses Zeug hat, braucht man keine Freunde. Ich glaube, ich habe zu viele Freunde gehabt. Adrian Singletons Anwesenheit störte ihn. Er wollte irgendwo sein, wo niemand wusste, wer er war. Er wollte sich selbst entfliehen. Ich gehe in das andere Ding. Auf der Werft? Ja. Das ist bestimmt die tolle Katz. Hier wollen sie die nicht mehr haben. Weiber, die einen lieben, habe ich satt. Weiber, die einen hassen, sind viel interessanter. Außerdem ist das Zeug dort besser. Ziemlich das Gleiche. Ich mag es lieber. Trinken Sie einen mit mir. Ich muss etwas trinken. Ich brauche nichts. Einerlei. Adrian Singleton stand müde auf und folgte Dorian zu dem Schanktisch. Die Weiber machten sich an sie heran und begannen zu schnattern. Es hat keinen Sinn mehr. Liegt nichts daran, zurückzukehren. Wozu denn? Ich bin hier ganz glücklich. Sie werden mir schreiben, wenn Sie etwas brauchen, nicht wahr? Echt? Ein schiefes Lächeln wie ein Malaiendolch wand sich über das Gesicht der einen Frau. Wir sind heute Abend sehr stolz. Gottes Willen, sprechen Sie mich nicht an. Was wollen Sie? Geld? Hier ist Geld. Reden Sie mich nie wieder an. Sie warf den Kopf zurück und raffte mit gierigen Fingern die Münzen vom Zahlbrett. Ihre Gefährtin beobachtete sie neidisch. Dann also gute Nacht, Adrian. Gute Nacht. Dorian ging mit einem schmerzlichen Ausdruck im Gesicht zur Tür. Da geht er, der Teufelsbraten! Nenn mich nicht so! Prinz Wunderhalt! Möchtest du gern genannt werden? Was? Bei diesen Worten sprang der schlaftrunkene Matrose auf und blickte wild um sich. Das Geräusch der zufallenden Tür drang an sein Ohr. Er stürzte hinaus, als wäre er verfolgt. Dorian Gray hastete durch den Nieselregen den Kai entlang. Seine Begegnung mit Adrian Singleton hatte ihn seltsam bewegt, und er fragte sich, ob der Untergang dieses jungen Lebens tatsächlich seine Schuld sei, wie Basil Hallward so infam beleidigend behauptet hatte. Doch was ging ihn das schließlich an? Jeder lebte sein eigenes Leben und bezahlte seinen eigenen Preis dafür. Als er seitwärts in einen dunklen Torweg stürzte, fühlte er sich plötzlich von hinten gepackt, und ehe er Zeit hatte, sich zu verteidigen, wurde er gegen die Mauer geschleudert und eine rohe Hand legte sich um seine Kehle. Eine Sekunde später hörte er das Klicken eines Revolvers und sah den Schimmer eines genau auf seinen Kopf gerichteten blanken Laufs und die undeutliche Gestalt eines untersetzten Mannes, der vor ihm stand. Wenn Sie sich rühren, schieße ich Sie nieder. Sie sind wahnsinnig! Was habe ich Ihnen getan? Sie haben Sybil Waynes Leben zugrunde gerichtet. Und Sybil Wayne war meine Schwester. Sie hat sich selber umgebracht, ich weiß. Sie sind schuld an ihrem Tod. Ich habe geschworen, dass ich sie dafür umbringen würde. Jahrelang habe ich nach ihnen gesucht. Ich hatte keine Anhaltspunkte, keine Spur. Die beiden Menschen, die sie hätten beschreiben können, waren tot. Ich wusste nichts von ihnen als den Kosenamen, mit dem Sybil sie zu nennen pflegte. Zufällig hörte ich ihn heute Nacht. Machen Sie Ihren Frieden mit Gott, denn heute Nacht sollen Sie sterben. Ich habe sie nie gekannt. Ich habe nie von ihr gehört. Sie sind wahnsinnig. Auf die Knie. Heute Nacht gehe ich an Bord nach Indien und vorher muss ich mein Geschäft erledigt haben. Eine Minute, das ist alles. Dorians Arme sanken an den Seiten herab. Gelähmt vor Entsetzen wusste er nicht, was er tun sollte. Plötzlich blitzte eine wilde Hoffnung in seinem Hirn auf. Halt! Wie lange ist es her, dass Ihre Schwester starb? Schnell, sagen Sie es mir. 18 Jahre, warum fragen Sie? 18 Jahre. Stellen Sie mich unter die Laterne und sehen Sie mir ins Gesicht. So trübe und flackernd das vom Wind geblasene Licht der Laterne war, es half dennoch James Waynes, wie es schien, furchtbaren Irrtum zu erkennen, in den er verfallen war. Denn das Gesicht des Mannes, den er hatte töten wollen, besaß die ganze Blüte der Jugend und deren unbefleckte Reinheit. Es war klar, dass dieser hier nicht der Mann war, der das Leben seiner Schwester zerstört hatte. Mein Gott! Mein Gott, und sie hätte ich ermordet. Sie waren dicht davor, ein schreckliches Verbrechen zu begehen. Verzeihen Sie mir, Sir, ich habe mich geirrt. Lassen Sie sich das eine Warnung sein, die Rache nicht in Ihre eigenen Hände zu nehmen. Dorian drehte sich auf dem Absatz um und ging langsam die Straße hinunter. James Vane stand voller Entsetzen auf dem Bürgersteig. Er spürte eine Hand, die sich auf seinen Arm legte und blickte erschrocken um sich. Warum haben Sie ihn nicht umgebracht? Er hat haufenweise Geld und ist so schlecht wie nur einer. Es ist nicht der Mann, den ich suche. Und ich will keines Menschen Geld. Ich will nur das Leben von einem. Der Mann, dessen Leben ich will, muss jetzt beinahe 40 sein. Dieser ist wenig älter als ein Knabe. Gott sei Dank habe ich nicht sein Blut an den Händen. Die Frau stieß ein bitteres Lachen aus. Ha, wenig älter als ein Knabe. Mann, es ist fast 18 Jahre her, dass mich Prinz Wunderhold zu dem machte, was ich bin. Du lügst. Bei Gott, ich sage die Wahrheit. Bei Gott. Die Zunge soll mir verdorren, wenn es nicht so ist. Er ist der Schlimmste von allen, die hierher kommen. Sie sagen, er hat dem Teufel seine Seele verkauft für ein hübsches Gesicht. Es ist fast 18 Jahre her, dass ich ihm begegnete, und er hat sich seitdem nicht viel verändert. Schwörst du das? Ich schwöre es, aber verrate mich ihm nicht, ich habe Angst vor ihm. Gib mir ein bisschen Geld für eine Bleibe. Mit einem Fluch machte er sich von ihr los und stürzte an die Straßenecke. Aber Dorian Gray war verschwunden. Als er zurückschaute, war auch die Frau nicht mehr da. Eine Woche später saß Dorian Gray im Wintergarten von Selby Royal und sprach mit der hübschen Herzogin von Monmouth, die sich mit ihrem Gatten, einem verlebt aussehenden 60er, unter seinen Gästen befand. Drei junge Männer in gut gearbeiteten Nachmittagsanzügen reichten einigen Damen Teegebäck. Worüber sprecht ihr? Fragte Lord Henry, während er zum Tisch schlenderte und seine Tasse abstellte. Ich hoffe, Dorian hat Ihnen von meinem Plan erzählt, alles umzubenennen, Gladys. Es ist eine köstliche Idee. Aber ich möchte nicht umbenannt werden, Harry. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Namen und Mr. Gray sollte es mit dem Seinen gewiss ebenfalls sein. Meine liebe Gladys, nicht um die Welt würde ich einen von beiden ändern. Sie sind beide vollkommen. Wie sollten wir dann Sie nennen, Harry? Er ist Fürst Paradox. Ohne Zögern anerkannt. Vor einem Etikett gibt es keinen drinnen. Ich lehne den Titel ab. Majestäten dürfen nicht abdanken. Sie wünschen also, dass ich meinen Thron behaupte? Ja. Ich sage die Wahrheiten von morgen. Ich ziehe die Irrtümer von heute vor. Sie entwaffnen mich, Gladys. Ihres Schildes, Harry, nicht Ihres Speers. Ich führe ihn nie gegen die Schönheit. Das ist Ihr Fehler, Harry, glauben Sie mir. Sie schätzen die Schönheit viel zu hoch ein. Wie können Sie so etwas sagen? Ich gebe zu, dass ich der Ansicht bin, es sei besser, schön zu sein als gut. Doch auf der anderen Seite ist niemand schneller bereit, als ich anzuerkennen, dass es besser ist, gut zu sein als hässlich. Die Herzogin wandte sich zur Seite und sah mit einem merkwürdigen Ausdruck in den Augen Dorian Gray an. Was meinen Sie dazu, Mr. Gray? Dorian zögerte einen Augenblick. Dann warf er den Kopf zurück und lachte. Ich stimme stets mit Harry überein, Herzogin. Auch wenn er Unrecht hat? Harry hat niemals Unrecht, Herzogin. Und macht seine Philosophie Sie glücklich? Ich habe nie das Glück gesucht. Wer braucht Glück? Ich habe den Genuss gesucht. Und ihn gefunden, Mr. Gray? Oft. Allzu oft. Ich suche Frieden. Und wenn ich jetzt nicht gehe und mich umziehe, werde ich heute Abend keinen haben. Erlauben Sie, dass ich Ihnen ein paar Orchideen hole, Herzogin. Dorian sprang auf und ging durch den Wintergarten. Sie kokettieren schandbar mit ihm, sagte Lord Henry zu seiner Cousine. Sie sollten sich lieber in Acht nehmen. Er ist überaus faszinierend. Wäre er es nicht, würde es keinen Kampf geben. Sie haben eine Rivalin. Wen? Lady Narborough. Sie betet ihn einfach an. Kaum hatte er den Satz beendet, als vom äußersten Ende des Wintergartens ein unterdrücktes Stöhnen kam, gefolgt von dem dumpfen Geräusch eines schweren Falls. Alle fuhren hoch. Die Herzogin stand reglos vor Entsetzen. Und mit angstvollen Augen stürzte Lord Henry durch die wehenden Palmen und fand Dorian Gray mit dem Gesicht am Boden in einer todesähnlichen Ohnmacht auf den Fliesen. Was ist geschehen? Oh, ich erinnere mich. Bin ich hier sicher, Harry? Mein lieber Dorian. Sie sind nur ohnmächtig geworden, warte nichts. Sie müssen übermüdet sein. Sie sollten lieber nicht zum Essen herunterkommen. Ich werde Sie vertreten. Ich möchte lieber herunterkommen. Ich darf nicht allein sein. Er ging in sein Zimmer und kleidete sich an. Eine ausgelassene, unbekümmerte Lustigkeit lag in seinem Gehaben, als er bei Tisch saß. Doch hin und wieder überlief ihn ein Schauer des Entsetzens, wenn ihm einfiel, dass er wie ein weißes Taschentuch gegen das Fenster des Wintergartens gepresst das lauernde Gesicht von James Vane gesehen hatte. Am nächsten Tag verließ er das Haus nicht und verbrachte tatsächlich die meiste Zeit in seinem eigenen Zimmer. Erst am dritten Tag wagte er auszugehen. In der klaren, nach Kiefern duftenden Luft dieses Wintermorgens lag etwas, das ihm seine Heiterkeit und seine inbrünstige Liebe zum Leben zurückzugeben schien. An der Ecke des Kiefernwaldes sichtete er Sir Geoffrey Clouston, den Bruder der Herzogin. Haben Sie eine gute Jagd gehabt, Geoffrey? Nicht sehr gut, Dorian. Ich glaube, die meisten Vögel haben sich aufs freie Feld davon gemacht. Plötzlich brach aus einem klumpigen Büschel alten Grases, etwa 20 Schritt vor ihnen, mit aufgerichteten, schwarz geränderten Löffeln und langen Hinterläufen, die ihn voranwarfen, ein Hase. Sir Geoffrey legte das Gewehr an. Aber in der anmutigen Bewegung des Tieres lag etwas, das Dorian Gray seltsam entzückte. Und sofort rief er: Schießen Sie nicht, Geoffrey! Lassen Sie ihn leben! Welch ein Unsinn, Dorian! Als der Hase in das Dickicht sprang, feuerte er. Zwei Schreie waren zu hören. Der Schrei eines Hasen in Not, der schrecklich ist. Und der Schrei eines Menschen in Todesqual, der noch schrecklicher ist. Gütiger Himmel! Ich habe einen Treiber getroffen! Nicht mehr schießen! Ein Mann ist verwundet! Der Obertreiber kam mit einem Stock in der Hand angelaufen. Oh, Sir! Wo ist er? Hier! Antwortete Sir Geoffrey ärgerlich und eilte auf das Dickicht zu. Warum in aller Welt halten Sie Ihre Leute nicht zurück? Verdirbt mir die Jagd für den ganzen Tag! Nach wenigen Augenblicken, die Dorian in seinem verstörten Zustand wie endlose Stunden der Qual erschienen, spürte er eine Hand auf seiner Schulter. Dorian, es ist wohl besser, wenn ich Ihnen sage, dass für heute Schluss ist mit der Jagd. Ich wünschte, man machte für immer damit Schluss, Harry. Die ganze Sache ist abscheulich und grausam. Ist der Mann... Er vermochte den Satz nicht zu beenden. Ich fürchte, ja. Er muss fast augenblicklich tot gewesen sein. Kommen Sie, lassen Sie uns heimgehen. Sie gingen Seite an Seite fast 50 Schritt, ohne zu sprechen. Das ist ein böses Omen, Harry. Ein sehr böses Omen. Ich habe das Gefühl, als werde einigen von uns etwas Schreckliches zustoßen. Vielleicht mir. Das einzig Schreckliche auf der Welt ist Langeweile, Dorian. Das ist die einzige Sünde, für die es keine Vergebung gibt. Sie hatten die große Treppe erreicht, die vom Wintergarten zur Terrasse führte. Oben in seinem Zimmer lag Dorian auf einem Ruhebett. Der schreckliche Tod des unglücklichen Treibers, im Dickicht erschossen wie ein wildes Tier, war ihm wie eine Vorbedeutung seines eigenen Todes erschienen. Er schrieb ein paar Zeilen an Lord Henry, worin er ihm mitteilte, dass er nach London fahren und seinen Arzt konsultieren wolle, und ihn bat, während seiner Abwesenheit seine Gäste zu unterhalten. Als er den Brief in den Umschlag steckte, klopfte es an die Tür, und sein Diener meldete ihm, dass der Obertreiber ihn zu sprechen wünsche. »Schicken Sie ihn herein!« Als der Mann eintrat, nahm Dorian sein Scheckbuch aus der Schublade und legte es aufgeschlagen vor sich hin. »Vermutlich sind Sie wegen des unseligen Unfalls heute Morgen gekommen, Thornton.« »Ja, Sir.« »War der arme Kerl verheiratet? Hatte er Verwandte, die von ihm abhängig sind?« »Wir wissen nicht, wer er ist, Sir.« »Was meinen Sie damit? Gehörte er nicht zu Ihren Leuten?« »Nein, Sir. Habe ihn nie vorher gesehen. Sieht aus wie ein Matrose, Sir.« Dorian sprang auf. Eine mächtige Hoffnung flackerte in ihm auf. Wie wahnsinnig klammerte er sich an sie. »Wo ist die Leiche? Schnell! Ich muss sie sofort sehen!« »Sie liegt in einem leeren Stall der Home Farm, Sir.« Nach weniger als einer Viertelstunde galoppierte Dorian Gray, so schnell er nur konnte, die lange Allee entlang. Endlich erreichte er die Home Farm. In dem entferntesten Stall schimmerte ein Licht. Etwas schien ihm zu sagen, dass der Leichnam dort war. Und er hastete zur Tür und legte die Hand auf den Riegel. Er hielt einen Augenblick inne. Dann stieß er die Tür auf und trat ein. Auf einem Haufen Sackleinwand in der äußersten Ecke lag der Leichnam eines Mannes, der mit einem groben Hemd und blauen Hosen bekleidet war. Ein fleckiges Taschentuch war über sein Gesicht gebreitet. Er rief einem der Knechte zu: Nehmen Sie das Ding vom Gesicht. Ein Schrei der Freude kam von seinen Lippen. Der im Dickicht erschossene Mann war James Vane. Einige Minuten stand er und blickte auf den Leichnam. Als er heimritt, waren seine Augen voll Tränen. Denn nun wusste er, dass er sicher war. Es hat keinen Sinn, mir zu erzählen, dass Sie gut werden wollen. Lord Henry tauchte seine weißen Finger in eine mit Rosenwasser gefüllte Schale aus rotem Kupfer. Sie sind durchaus vollkommen. Bitte ändern Sie sich nicht. Harry, ich habe zu viele schreckliche Dinge in meinem Leben getan. Ich will keine mehr begehen. Lassen Sie uns nicht mehr davon sprechen. Erzählen Sie mir etwas von sich. Was gibt es in der Stadt? Ich bin seit Tagen nicht mehr im Club gewesen. Die Leute reden immer noch über das Verschwinden des armen Basil. Ich hatte geglaubt, dessen wären Sie inzwischen überdrüssig geworden. Mein lieber Junge, Sie reden erst seit 6 Wochen darüber. Und die britische Öffentlichkeit ist im Grunde genommen nicht der geistigen Anstrengung gewachsen, alle 3 Monate mehr als ein Thema zu haben. In der letzten Zeit hat sie allerdings großes Glück gehabt. Sie hatte meine Scheidungssache und Alan Campbells Selbstmord. Und jetzt hat sie das geheimnisvolle Verschwinden eines Künstlers. Scotland Yard behauptet weiterhin hartnäckig, der Mann im grauen Ulster, der am 9. November den Mitternachtszug nach Paris benutzte, sei der arme Basil gewesen. Und die französische Polizei erklärt, Basil sei überhaupt nie in Paris angekommen. Harry, ist Ihnen jemals in den Sinn gekommen, dass Basil ermordet sein könnte? Ein paar Zeitungen behaupten das. Was würden Sie sagen, Harry, wenn ich Ihnen erzählte, dass ich Basil ermordet habe? Mein lieber Junge, es liegt nicht in Ihrer Natur, einen Mord zu begehen. Allerdings möchte ich meinen, dass Mord stets ein Fehler ist. Man sollte nie etwas tun, worüber man nach Tisch nicht plaudern kann. Wissen Sie, ich glaube nicht, dass Basil noch sehr viel Gutes geschaffen hätte. In den letzten 10 Jahren hatte seine Malerei erheblich nachgelassen. Als ihr beide aufhörtet, so große Freunde zu sein, hörte er auf, ein großer Künstler zu sein. Was ist übrigens aus dem wundervollen Bild geworden, das er von Ihnen gemalt hat? Die Erinnerung an das Ding ist mir verhasst. Übrigens, Dorian, was hülfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewönne, wie heißt doch die Stelle, und nähme doch Schaden an seiner Seele? Warum fragen Sie mich das, Harry? Mein lieber Junge, ich fragte Sie, weil ich dachte, Sie wären vielleicht imstande, mir eine Antwort zu geben. Weiter nichts. Die Seele ist eine schreckliche Wahrheit. Man kann sie weder kaufen, noch verkaufen oder verschachern. Sie kann vergiftet oder vollkommen gemacht werden. In jedem von uns wohnt eine Seele. Ich weiß es. Sind Sie ganz sicher, Dorian? Ganz sicher. Nein. Wir haben unseren Glauben an die Seele aufgegeben. Spielen Sie mir etwas vor. Spielen Sie mir ein Notturno, Dorian. Und während Sie spielen, erzählen Sie mir leise, wie Sie Ihre Jugend bewahrt haben. Sie müssen ein Geheimnis haben. Ich bin nur 10 Jahre älter als Sie und bin runzlig und verbraucht und gelb. Ich wünschte, ich könnte mit Ihnen tauschen, Dorian. Die Welt hat sich über uns beide beklagt, aber Sie wurden von ihr stets angebetet. Immer wird die Welt Sie anbeten. Sie sind das Urbild dessen, wonach unsere Zeit sucht und was sie mit Bangen gefunden sieht. Ich bin so froh, dass Sie nie etwas getan haben, nie eine Statue gemeißelt oder ein Bild gemalt oder etwas außerhalb Ihrer selbst hervorgebracht haben. Ihre Kunst ist Ihr Leben gewesen. Sie haben sich selbst in Musik gesetzt. Ihre Tage sind Ihre Sonette. Ja, das Leben ist köstlich gewesen. Aber ich werde es so nicht weiterführen, Harry. Und Sie dürfen mir nicht solche überspannten Dinge sagen. Sie wissen nicht alles von mir. Ich glaube, wenn Sie alles wüssten, würden selbst Sie sich von mir abwenden. Sie lachen, lachen Sie nicht. Sie und ich werden immer Freunde sein. Dennoch haben Sie mich einst mit einem Buch vergiftet. Das sollte ich Ihnen nicht verzeihen. Harry, Versprechen Sie mir, dass Sie das Buch nie wieder jemandem leihen werden. Es richtet Unheil an. Mein lieber Junge, jetzt fangen Sie wahrhaftig an zu moralisieren. Von einem Buch vergiftet werden, so etwas gibt es nicht. Die Bücher, die von der Welt unmoralisch genannt werden, sind Bücher, die der Welt ihre eigene Schande zeigen. Aber wir wollen nicht über Literatur reden. Kommen Sie morgen her. Um 11 Uhr reite ich aus. Wir können es gemeinsam tun. Und danach nehme ich Sie zum Lunch bei Lady Branksome mit. Muss ich wirklich kommen, Harry? Natürlich. Der Park ist jetzt ganz wunderschön. Ich glaube, solchen Flieder hat es nicht gegeben seit dem Jahr, als wir uns kennenlernten. Also gut. Ich werde um 11 hier sein. Gute Nacht, Harry. Als er an der Tür war, zögerte er einen Augenblick, als hätte er noch etwas zu sagen. Dann seufzte er und ging hinaus. Als er zu Hause anlangte, fand er noch seinen Diener vor, der auf ihn wartete. Er schickte ihn zu Bett, warf sich auf die Ruhebank in der Bibliothek und begann über einige Dinge nachzudenken, die ihm Lord Henry gesagt hatte. Seine Schönheit war es, die ihn zugrunde gerichtet hatte. Seine Schönheit und die Jugend, um die er gefleht hatte. Ohne diese beiden wäre sein Leben vielleicht frei von Makel gewesen. Seine Schönheit war ihm nur eine Maske gewesen, seine Jugend nur Trug. Die Jugend hatte ihn verdorben. Eigentlich war es auch nicht der Tod Basil Hallwarts, der am schwersten auf seinem Gemüt lastete. Es war der lebendige Tod seiner Seele, der ihn beunruhigte. Der Mord war nur der Wahnsinn eines Augenblicks gewesen. Ein neues Leben. Das war es, was er brauchte. Er wollte gut sein. Als er an Hattie Merton dachte, wurde er neugierig, ob sich das Bild in dem verschlossenen Raum wohl verändert habe. Er nahm die Lampe vom Tisch und schlich hinauf. Rasch trat er ein, verschloss die Tür hinter sich, wie es seine Gewohnheit war, und zog den purpurnen Vorhang von dem Bild. Das Ding ist noch immer widerwärtig. Der scharlachrote Tau, der die Hand befleckt, glänzt heller, sieht noch mehr nach frischem Blut aus. Blut sogar auf der Hand, die nicht das Messer gehalten hatte. Gestehen? Bedeutet es, dass ich gestehen soll? Mich ausliefern und zum Tode verurteilt werden, der Gedanke ist ungeheuerlich. Selbst wenn ich gestehe, wer wird mir glauben? Nirgendwo gibt es eine Spur des Ermordeten. Alles, was ihm gehörte, ist vernichtet worden. Dennoch ist es meine Pflicht zu gestehen, die öffentliche Schande zu erdulden und öffentlich Buße zu tun. Es gibt einen Gott, der von den Menschen fordert, der Erde wie dem Himmel seine Sünden zu bekennen. Nichts kann ich tun, um mich zu reinigen, ehe ich meine Sünde bekannt habe. Meine Sünde? Aber dieser Mord, soll er mich mein Leben lang verfolgen? Soll ich selbst für immer die Last meiner Vergangenheit tragen? Soll ich wirklich gestehen? Niemals. Es gibt nur ein Beweisstück gegen mich. Das Bild selbst ist Beweis. Es ist wie das Gewissen für mich gewesen. Ich werde es vernichten. Ich werde die Vergangenheit umbringen. Und wenn sie tot ist, werde ich frei sein. Ich werde dieses ungeheuerliche Seelenleben töten. Dorian Gray griff nach dem Messer und er erstach das Bild. Ein Schrei war zu hören und ein Lärm. Der Schrei war so grauenhaft in seiner Todesqual, dass die erschrockenen Diener erwachten und aus ihren Kammern schlichen. Die alte Mrs. Leaf weinte und rang die Hände. Francis war totenbleich. Nach etwa einer Viertelstunde nahm er den Kutscher und einen Diener mit und schlich hinauf. Als sie eintraten, sahen sie an der Wand ein prächtiges Bild ihres Herrn hängen, so wie sie ihn zuletzt gesehen hatten, in dem ganzen Wunder seiner ungewöhnlichen Jugend und Schönheit. Auf dem Fußboden lag ein Toter, im Abendanzug und mit einem Messer im Herzen. Er war welk, runzlig und ekelhaft von Angesicht. Erst als sie die Ringe sahen, erkannten sie, wer es war. Sie haben den dritten und letzten Teil gehört von «Das Bildnis des Dorian Gray» nach dem Oscar Wilde, seinem gleichnamigen Roman. In dieser Produktion vom Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahr 2000 haben unter anderem mitgemacht als Erzähler der Axel Milberg, als Dorian Gray, der Bastian Trost, als Basil Hallward, der Dieter Bach, als Lord Henry Harry Wotton, der Simon Rühack und als James Vane, der Lars Gärtner. Musik James Reynolds, Hörspielfassung und Regie Klaus-Dieter Pittrich.